im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute Nacht haben wir ein festes Thema. Und das Thema heißt Verbrechen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon einmal Opfer eines Verbrechens waren. Zum Beispiel eines Überfalls, einer Vergewaltigung, einer Gewalttat oder eines Betruges. Und ich möchte auch sehr gerne mit Tätern sprechen, die eine Straftat begangen haben. Wie steht ihr zu eurer Straftat? Wie denkt ihr darüber? Also wenn ihr auch gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist der Alexander und er ist 20. Guten Morgen, Alexander. Guten Morgen, Domian. Morgen, Alexander. Zum Thema Verbrechen. Richtig, richtig. Erzähl. Ja, es begann, wo ich 14 war. Also das Thema fing erst an, wo häusliche Gewalt war. Also ich hatte ein bisschen Probleme zu Hause mit dem Geld und hast nicht drum dran. Ich habe kein Taschengeld bekommen. Mhm. Und dachte mir selber, wie komme ich an Geld dran? Ja. So. Erst hat das natürlich nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Ich bin in den Kindergarten eingestiegen. Und dann bin ich in Hallen eingestiegen, in Schulen eingestiegen. Natürlich waren da auch so wie Kassen, also Geldkassen drin. Ein bisschen Geld haben wir natürlich mitgenommen. Mhm. Um uns davon Klamotten zu kaufen, also jede möglichen Sachen davon zu kaufen. Da warst du so 14, 15, 16? 14, 15 hat es angefangen. Ja, okay. Richtig. Ja. Bist du erwischt worden? Bitte? Bist du erwischt worden? Noch nicht, also während diesen 1, 2, 3 Jahren wurde ich nicht erwischt. Also wir haben erst angefangen, wir haben das ausgehenkelt, wie wir das machen, wie wir da reinsteigen. Also wir haben uns einen Plan gemacht. Wer ist wir? Ich und ein Freund von mir, also mein bester Freund, damaliger bester Freund. Wir haben das immer zu zweit gemacht, weil... Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das dann auch immer mehr gesteigert hat. Ja, klar, es hat sich auf jeden Fall gesteigert. Wir haben ja erst angefangen, in Kindergärten einzusteigen, weil, ich sag mal jetzt, da war ein Trampolin und... Wir waren süchtig nach Trampolin. Und dann sind wir natürlich da eingestiegen, um Trampolin zu springen. Und irgendwann haben wir gesehen, dass die Tür da offen ist. Und dann sind wir da direkt reingegangen. Ohne nachzudenken, direkt reingegangen, alles abgesucht, nach einer Geldkasse, nach irgendwelchen Sachen, die wir mitnehmen können. Wir haben auch was gefunden. Wir haben eine Geldkasse gefunden. Da war, ich sag mal jetzt grob zwischen 15 und 100 Euro drin. Natürlich haben wir das aufgeteilt, haben das mitgenommen. Und irgendwann dachten wir uns, ja, da kann noch mehr rauskommen. Was habt ihr dann, welche größeren Sachen habt ihr dann angefangen zu drehen? Wir sind in Wohnungen eingestiegen. Sogar in Musterhäuser, also Musterhaus sind ja Sachen mit, ist ja, da kommen welche rein, gucken sich das Haus an, ach so, ja. So kann man es auch gestalten. Aber da ist kein Geld zu holen. Da war kein Geld zu holen. Wir haben Möbel rausgeholt, wir haben Bilder rausgeholt, wir haben Teppiche rausgeholt. Wir haben Spielsachen rausgeholt und wir haben das halt günstig verkauft. Also ich hatte jetzt mal einen Freund, der hat mich ganz früher mal gefragt, ich zieh eine neue Wohnung ein, ich brauche Möbel. Ach so, ja. Ich sag so, ja, bei mir kriegst du die günstig, ich kann dir die verkaufen, ist gar kein Problem. Dann sind wir da eingestiegen, haben Teppiche geklaut, haben Sessel, Sofa, alles mitgenommen, was halt nur ging. Was war bisher die heftigste Tat, die du vollzogen hast? Die heftigste Tat war, wo ich in ein Haus eingestiegen bin. Wir sind in ein Haus reingegangen, weil das Garagentor offen ist, dann sind wir halt reingegangen, haben das direkt ausgenutzt. Wir sind durch das ganze Haus rumgelaufen. Wir wussten nicht, ob da jemand drin ist oder nicht, aber es waren welche drin, weil wir selbst im Schlafzimmer waren. Und die lagen, ich sag mal jetzt grob, neben uns und waren am Schlafen. Mhm. Und wir haben alles abgesucht. Ihr habt das Haus ausgeraubt? Also so gut wie möglich. Also wir haben nach Schmuck, wir haben nach Geld gesucht, wir haben auch Schmuck gefunden, wir haben eine Halskette gefunden, wir haben eine Uhr gefunden, wir haben Ringe gefunden. Also wir haben alles, was wir gesehen haben und wertvoll war, haben wir direkt mitgenommen. Wie alt warst Geld. Du da? Da war ich 16. 16. Wann bist du oder wann seid ihr geschnappt worden? Das war mit 17. Das war an Silvester, das weiß ich noch ganz genau. Wir sind in den Keller reingestiegen und ich sag mal, es erwartet einfach keiner, dass im Keller eine Kamera hängt. Mhm. Wir sind natürlich da reingestiegen, haben gesehen, da ist ein PC, da ist ein Kühlschrank mit Alkohol gewesen, Energy. Und dann habe ich mich umgedreht und gesehen, habe ich nur noch gesehen, da ist eine Kamera. Mhm. Natürlich war ich unter Schock und dachte mir so, alles klar, jetzt ist vorbei, jetzt sind wir dran. Mhm. Aus purem Adrenalin habe ich nur das Kabel durchgeschnitten, aber trotzdem speichern sich ja die Bilder ja, auf der Festplatte ab. Und so war es dann auch, dass ihr aufgrund dieser Kamerabilder erwischt worden seid. Genau, dann wurde irgendwann eine Anzeige erstattet, wir waren auf Bilder und halt, da wurde ein Freund von mir gesehen auf den Bildern. Ja. Und die dachten halt, das wäre noch sein Bruder, obwohl es sein Bruder gar nicht war, das war ich. Alexander, die vorletzte Geschichte, die du gerade erzählt hast, wo ihr da in das Haus eingestiegen seid, wo die Leute schliefen, sind die aufgewacht noch während Nein. ihr da wart? Nein. Die sind nicht aufgewacht, die waren am Schlafen. Also so. Die waren tief und fest am Schlafen, die sind leise reingegangen und leise wieder rausgegangen. Als ihr dann erwischt worden seid, ne, mit der Kameraüberwachung, die du gerade erzählt hast, wie viele Richtig. Straftaten hattest du da schon auf dem Karpolz? Boah. Das kann ich jetzt... Pi mal Daumen. Boah, also auf jeden Fall schon Massen... Also wir wurden ja nicht gepackt über diese 3-4 Jahren, sage ich mal. Jetzt mal ja, so, genau. Also das ja. kam nicht raus, das kam, da kam noch nichts raus, bis wir uns Ende also eine sehr hohe Zahl kommt da zusammen, würde ich mal sagen. Ja, also da kam schon viel zusammen. So, jetzt seid ihr da erwischt worden. Zu was seid ihr verurteilt worden? Also dann war ein Gericht, das ging 6 Stunden lang. Die haben uns eigentlich gesagt, also der Richter hat selbst gesagt, ihr müsstet eigentlich zwischen 6 und 1 Jahr in den Haft gehen. Habt ihr bei dieser Gerichtsverhandlung die anderen Straftaten auch gestanden? Also wo wir erwischt worden sind, kam natürlich die Polizei zu uns hin, also zu meinem Freund, und die haben halt eine Hausdurchsuchung gemacht. Ja. Die haben die ganzen Klamotten gesucht, wo er die vielleicht versteckt hätte oder so, und die haben natürlich ja nichts gefunden, weil wir es ja alles verkauft haben. So, dann hatten wir ein Gespräch mit der Polizei halt, dann waren wir halt da und dachten uns beide, ja komm, das hat keinen Sinn mehr, wir müssen einfach alles erzählen. Mhm. Wir beichten einfach alles. Und dann vergessen wir die ganzen Sachen, die wir jemals gemacht haben. Da haben wir alles gebeichtet, da meinte selbst der Polizist zu uns, sagt ja, Jungs, ihr habt gute Karten, weil wenn ihr nichts erzählt hättet und es wäre noch was rausgekommen nach der Gerichtsverhandlung, hättet ihr noch mehr Probleme gehabt. Okay, also war das Offenlegen und die Wahrheit sagen, war für euch ja gut? So gesehen schon, ja. So, zu was seid ihr verurteilt worden? Wir hatten 3 Jahre Bewährung. Mhm. Wir hatten ein Antiaggressionstraining, 115 Sozialstunden, und wir mussten ein Bußgeld von 1.200 € bezahlen. Mhm. Das heißt Sachschaden. So. Jetzt bist du heute 20 Jahre. Richtig. Dieses liegt dann grob 3 Jahre zurück, die letzte Tat, wo ihr erwischt worden seid. Wie denkst du heute richtig. Über all das, was geschehen ist? Also, wenn ich jetzt darüber denken würde, würde ich selber zu mir sagen, was ich für ein Idiot war. Also was ich für ein Trottel war. Ich habe dadurch meine ganze Zukunft eigentlich versaut. Also eine klare Reue ist das bei dir. Und eine klare Erkenntnis, das war ein falscher Weg, den du gegangen bist. Richtig. Ich bereue das. Ich bin auch nicht stolz darauf, dass ich das getan habe. Ich gehe nicht damit rum und prahle damit, ja Jungs, ich bin da eingestiegen und da eingestiegen. Mhm. Ich bereue das bis heute hin. Ich werde auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre bereuen. Wie hat sich dein Leben jetzt verändert? Also ich bin froh, wie sich das jetzt verändert hat, weil ich ein Mädchen kennengelernt habe, die ist wie meine Gehhilfe. Mhm. Die unterstützt mich von vorne bis hinten. Also die weiß auch deine gesamte Vergangenheit? Ja, ich habe ihr das alles mal erzählt. Mhm. Und ich dachte mir in diesem Moment, wenn ich ihr das jetzt erzähle, entweder läuft sie jetzt weg und sagt, ja, nee, den brauche ich nicht. Mhm. Den kannst du vergessen. Oder die sagt, okay, das ist Vergangenheit. Er ist nicht mehr so, er ist jetzt ganz anders. Und auf jeden Fall... ja, ich habe ihr halt alles erzählt, dass ich einen schlechten Ausbildungsabschluss hatte, einen Schulabschluss hatte nach Klasse 9, weil ich Probleme in der Schule hatte. Ich war nicht der beste Schüler, ich habe Probleme gemacht, ich musste oft die Schule wechseln. Mhm. Und ich habe komplett die Hoffnung verloren. Ich dachte mir so, ja, deine Zukunft wird nichts, du machst nichts mehr, das war's mit dir. Aber sie hat dich dann trotz deiner Vergangenheit akzeptiert und so angenommen. Sie hat mich akzeptiert. Auch gesagt, trotz der Straftaten. Richtig, die hat gesagt, das ist gewesen, ich will darüber nicht wissen, das war mal. Ich habe dich so kennengelernt und nicht anders. Ja, ist doch eine gute Einstellung. So. Ich bin froh drüber. Also absolut, na sicher. Was machst du denn heute? Ich habe durch sie und ihrem Vater eine Ausbildung bekommen. Super, als was? Ich als Einzelhandelskaufmann. Ich wäre niemals selber dran gekommen. Mit dem Zeugnis hätte ich niemals bekommen. Hätte ich nie irgendwas bekommen. Also. Bist du schon fertig jetzt mit der Ausbildung? Nee. Nein, ich habe vor kurzem angefangen. Ah. Also es war schwer, eine Ausbildung zu finden, weil natürlich, wenn jemand sieht, Hauptabschluss nach Klasse 9... mit reichlich viel Stunden denken sie sich auch, ja, den brauchen wir nicht, der kommt eh nicht zur Arbeit. Ja. Ja, und durch sie, bitte. Ich sag, durch sie hast du dann letztendlich den Weg in geordnetes Leben jetzt gefunden. Das ist sehr gut. Richtig. Ja. Ja, also viele Freunde sagen auch, das ist meine soziale Ader. Also viele sagen, ich habe mich wegen ihr verändert. Alexander, ich sage das ja auch immer wieder, jeder Mensch kann mal in seinem Leben missbrauchen und jeder soll auch eine neue Chance bekommen. Und wenn, wenn man die Chance nutzt, und du nutzt die ja jetzt, dann muss man nach vorne gucken und nicht immer zu nach hinten. Insofern ist das alles gut gelaufen und wenn du daraus gelernt hast, ist es perfekt. Und du hast eine tolle Frau, was willst du mehr? Ich kann mich nicht beklagen, ja. Also ich bin froh über das, was ich alles habe. Ja, also ich habe eine Ausbildung, ich habe eine wunderschöne Freundin, ja, die mich unterstützt. Also alles im guten Bereich. Richtig. Ja. Dann wünsche ich, dass es weiterhin so gut läuft und danke, dass du uns von dir und deiner Vergangenheit erzählt hast, Alexander. Kein Problem. Domian, noch kurze Frage. Könnte ich ein Autogramm haben? Ja, sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar. Tschüss, Alexander. Ciao. Tschüss. Ich danke mich herzlich. Ciao. 0800 220 5050. Unser Thema heute Verbrechen. Möchte gerne mit Leuten sprechen, die, Alexander war gerade so ein Fall, die selbst ein Verbrechen schon begangen haben oder Straftaten begangen haben. Und ich möchte mit euch sprechen, die ihr schon einmal Opfer geworden seid von einem Verbrechen, vielleicht sogar von einem sehr schweren Verbrechen. 0800 220 5050. Hier ist Trixi. Trixi ist 26. Guten Morgen, Trixi. Also ich entstamme der MPD Bochum, das ist der Kreisverband von Was ist das denn hier jetzt? Was ist das? Sowas dulden wir hier, aber auch nicht ein paar Sekunden. Aber auch nicht ein paar Sekunden. Es gibt immer Leute, die sich irgendwie so reinfuschen, ne? Und dann hier so einen Bullshit machen. Nicht mit uns. 0800 220 50 50. Aber wie doof die Leute auch sind. Er glaubte doch nicht, dass ich ihn jetzt lange reden lasse. Naja. Hier ist Barbara. Barbara ist 61. Guten Morgen, Barbara. Ja, guten Morgen. Barbara, guten Morgen. Ich muss das mal den Ton, glaube ich, wegmachen. Ja, das wäre sehr nützlich. So, du hast dich auch zum Thema Verbrechen gemeldet. Ja. Warum? Ja, ich habe das Problem, ich bin, als ich jünger war, bin ich mit jemandem zusammen gewesen, der mich... Ich habe das gar nicht verstanden, als du was warst? Als ich jünger war. Als du jünger warst, okay. Hm. Ja, ich versuche mich gerade hier einzustecken, damit das Akku nicht leer wird. Ja, und halt mal den Hörer richtig klar an deinen Mund, dann verstehe ich dich auch besser. Ja, Moment. So besser? Ja, im Moment höre ich dich sehr gut. Also als du jünger warst, so fingst du an gerade. Ja, richtig. So, dann war ich mit jemandem zusammen, den habe ich kennengelernt. Ich war gerade neu, also frisch in Köln und habe mich tierisch verliebt. Mhm. Und der ist anschließend dann hingegangen und hat, der hat mich quasi auf den Strich und so weiter geschickt. Mhm. Und später hat er mich sehr oft oral vergewaltigt. Der hat mir vorher den Mund blutig gehauen, weil ich nicht dazu bereit war, das zu machen, was er da von mir wollte. Da hat er den Mund blutig geschlagen und dann dich zum Oralverkehr gezwungen? Ja, richtig, richtig. Nur, das ist, das Problem kam jetzt erst, ich bin jetzt 61, das kam jetzt erst zutage, 2012, und zwar bin ich dann zum Zahnarzt und dann wollte man mir Provisorium und so, ne? Ich hatte mir teilweise alle Zähne ziehen lassen. Und habe gedacht, dann kriege ich ein Gebiss, alles klar, ne? Nur als das dann losging, dass die da mit der Anpasserei und so, das geht nicht. Da kamen die Erinnerungen von früher und du hast Panik bekommen. Es geht absolut gar nichts, ne? Ich kann, ich muss seitdem zahnlos durch die Gegend laufen. Wirklich? Du hast keine Zähne im Moment? Nein, einen einzigen habe ich hier unten noch. Das hört man auch ein bisschen jetzt, wo du es sagst. Ja, ich muss immer zwischendurch trinken, weil ich sonst so eine... Einen trockenen Mund hast. Ich verstehe. Das heißt, in dem Moment, als der Zahnarzt anfing, in deinem Mund was zu machen, brach dieses ganze Unglück von damals aus dir raus. Ja. Und du willst nicht, dass jemand an deinem Mund irgendwas macht. Es geht einfach nicht, ne? Ich krieg so einen furchtbaren Brechreiz, also Würgereiz, ne? Sobald irgendwas in den Mund nur so ein bisschen reingeht, ne? Ist schon Feierabend. Aber dann hättest du doch, es gibt doch Zahnärzte, die unter Narkose auch behandeln. Die haben mir ja unter Narkose die Zähne gezogen. Ja, und warum haben sie das denn nicht weiter behandelt unter Narkose? Ja, weil ich ja nichts da drin behalte. Sobald die Narkose vorbei ist, die haben ja ein Provisorium angefertigt und so, ne? Ach so, das wurde das ja alles gemacht. Nur, ich kann das nicht in den Mund stecken. Und du hattest vorher, hattest du normale, feste, verwurzelte Zähne? Ja, meine, ja. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Du warst wie alt ungefähr, als das passiert ist damals? Ich habe den kennengelernt 1972. Da warst du wie alt? 19. Also das Ganze liegt fast 40 Jahre, um die 40 Jahre zurück. Ja, und jetzt rächt sich das. Und die 40, und wie lange hast du unter diesem Martyrium damals gelitten? Also ich war, das erste Mal war ich 6 Jahre mit ihm verlobt. Mhm. Und habe ihn aber später dann nochmal wieder getroffen. Das war wie eine Hörigkeit. Also das war ganz furchtbar, ne? Wie bist du von ihm losgekommen? Er ist abgehauen. Mhm. Nach Amsterdam. Und dann kam er wieder, der hatte dann, der war auf, hier auf Heroin halt, ne? Mhm. Und das ist etwas, wo ich gar nichts mit zu tun haben wollte, will und so weiter. Du sagst, er kam dann wieder irgendwann zurück. Ja, aus Amsterdam. Und hat er dich dann wieder gewalttätig, Nein, ich bin dann nicht mehr mit ihm zusammengekommen. Aber die ersten Jahre, wo wir auseinander waren, ich habe eine uneheliche Tochter, die habe ich 1970 gekriegt, ne? Und die hat Papa zu ihm gesagt und alles, ne? Mhm. Das war ja nicht bekannt. Die war ja richtig verliebt in diesen Mann. Konntest und du ich eigentlich ja auch, ne? Mhm. Konntest du dieses Kind später wirklich annehmen und lieben? Meine Tochter, die war die war unehelich. Die habe ich ja schon 2 Jahre gehabt, als ich ihn kennengelernt habe. Habe ich jetzt nicht so schnell gerechnet. Das war nicht er war nicht der Nein. Vater. Jetzt, zu der Zeit hieß es schon, ich könnte keine mehr kriegen. Jetzt erklär mir doch mal, Barbara, du hast gesagt, er hat dich dann damals auf den Strich geschickt. Ja. Kann man so ganz einfach jemanden auf den Strich schicken? Warum hast du dich nicht gewehrt dagegen? Erstens war ich alleine hier in Köln. Ich hatte also keine Familie hier. Mhm. Dann, ich war dem hörig, ne? Mhm. Der hat mich in Türkenheime geschleppt und hat mich da abgeretzt und dann ging das dann zur Sache. Ich habe damals auch sehr viel Alkohol eingeflößt gekriegt, damit ich das halt mitgemacht habe. Ne? Wie viele Jahre hast du dann quasi als Prostituierte zwangsläufig arbeiten müssen? Ja, die Zeit, wo ich mit ihm zusammen war, in jedem Fall. Die ganze Zeit. Also diese 6 Jahre. Mhm. Und jetzt erzähl mir nochmal diese Schlimme, was du gerade angedeutet hast. Der hat dich nicht auf diese dem... Diese orale Sache. Der hat dich nicht auf dem, ich sag mal, normalen, im dicken Anführungszeichen, Weg vergewaltigt, also durch einen Geschlechtsakt, sondern oral. Ja. Und du wolltest das nicht und er hat dir deshalb... Nein, ich habe mich da so vorgeekelt. Ich bin mal, bevor ich 18 war, bin ich mal vergewaltigt worden, auch in der Richtung. Und da hat man mir den Kopf festgehalten. Mhm. Und darum hatte ich da schon so einen unheimlichen Widerwillen. Mhm. Und als ich mit ihm dann zusammenkam, als ich 19 war, habe ich direkt von Anfang an gesagt, ich mag aber kein, man weiß, wie das heißt, ne? Mhm. Halt Französisch. Mhm. Mag ich nicht. Ja, wäre ja nicht schlimm und so, ne? Mhm. Und habe ich ja dann gesehen, wie nicht schlimm das später war. Und dann hat er das war das, wo er total drauf bestanden hat, ne? Und dann hat er dir den Mund blutig geschlagen und dich trotz blutigem Mund gezwungen dazu. Ja. Und das wahrscheinlich oft. Nicht gerade wenig. Die haben damals. Ja, das ist ja auch alles, das hat ja alles mit Verbrechen zu tun. Er hat damals einen Einbruch mit anderen gemacht. Mhm. Dann haben die eine ganze gute Summe da erbeutet und hatten dann auch genug Geld und sind dann jeden Tag nach Köln rein. Das war damals die Maskotte, ne, auf der Friesenstraße. Und haben da hier ihre Flaschen Whisky da getrunken. Mhm. Und auf Whisky wurde der sowieso tierisch aggressiv. Du hast, das Thema heißt ja Verbrechen, du hast diesen Verbrecher, diesen Täter nie angezeigt. Nein, habe ich mich nicht getraut. Auch nicht, als du dann von ihm schon weg warst. Warum nicht? Nee, der ist ja abgehauen. Na gut, aber er ist abgehauen. Aber trotzdem hättest du dann ja eine Anzeige machen können. Da habe ich, ich war froh, dass der weg war. Hm. Weißt du, was aus dem geworden ist? Ja, der ist tot. Bist du darüber froh? Ja, eines Teils ja. Ja, doch. Also als ich gehört habe, dass er gestorben ist, und er ist ganz elendig gestorben in einem Hospiz, da, also ich war nicht unglücklich, ne? Wie viel, das heißt, die ganzen Jahre hast du das verdrängt und durch diese Zahnarztbehandlung ist das wieder rausgekommen? Ja, weil ich ja soweit anschließend nie mehr mit einem Partner gemacht habe. Mhm. Ich habe das ja auch nicht, mich konnte da keiner mehr zu, hat auch keiner versucht. Du was bist, ich nicht freiwillig gemacht habe, das... Da sind ja nun sehr schlimme Dinge passiert. Du bist nie psychologisch betreut worden, behandelt worden. Ich war 1900, ich war jetzt 2012, war ich in Dormagen in der Klinik und wollte eine Traumatherapie machen, weil das ist nicht das Einzigste, was mich so nicht loslässt. Ja. Ne? Im Endeffekt bin ich aber, weil ich ja eine ganze Zeit lang Medikamente genommen habe und so, ich komme immer in eine Suchtklinik. Ja. Und auf mein Trauma, dann heißt es dann, ne, dazu bin ich nicht stabil genug. Das könnte man nicht behandeln. Und das ist einfach zum Kotzen. Ne? Verstehe. Aber da muss ja was gemacht werden. Ich will aufarbeiten und man kommt da immer mit einem anderen Mist an, ne? Ich möchte gerne, dass du beraten wirst in dieser Richtung von meinem fachkundigen Kollegen, meinem Psychologen heute nach dem Jürgen. Ich finde, dass du da dringend was machen musst. Dringend. Ja, mir läuft das nach. Das ist, definitiv, das glaube ich. Barbara, ich danke dir zunächst erstmal, dass du uns diese persönliche und sehr schlimme und traurige Geschichte aus deinem Leben erzählt hast, die mir sehr, sehr leid tut, das glaub mir. Wir versuchen jetzt mal im Rahmen unserer Möglichkeiten, dir ein paar Hilfestellungen zu geben, was du vielleicht tun könntest. Und dafür ist der Psychologe, der Jürgen, da. Das ist schön. Ja. Weil ich krieg immer nur einen Psychiater, Psychotherapeut eh nicht. Mhm. Und Psychiater, die vertreiben auch dann nur hier Medikamente. Ne? Ja, und da, wo ich hin will, in die Traumatherapie oder beziehungsweise die Verarbeitung, Tiefenpsychologie, ich komme immer in eine Verhaltens- oder sonst so ein Mist da rein. Ne? Okay, das berätst du erstmal mit dem Jürgen, wie du da vielleicht dein Ziel durchsetzen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und drück dir die Daumen, dass du schaffst, in die Therapie zu kommen, die für dich richtig und gut ist. Dankeschön, Domian. Liebe Barbara, alles Gute und du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Mitfühlen. Dankeschön. Ich krieg das mit und ich höre auch deine Sendung sehr, sehr gerne. Das freut mich sehr, liebe Barbara. Jetzt legst du bitte auf und wir melden uns. Okay. Tschüss. Hm? Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich habe vielleicht gerade bemerkt, dass ich... die Fernsehzuschauer werden das bemerkt haben, dass ich etwas gehustet habe und ihr habt das nicht gehört. Ich bin nämlich von einer Zuschauerin gerügt worden, dass ich früher die Stummtaste, wir hier im Radio haben eine Taste, da können wir draufdrücken. Und wenn wir da draufdrücken, ist das... Ich führe es euch mal gerade vor, ich rede jetzt mal und drücke mitten, während ich rede, auf die Stummtaste drauf. Da kann man husten, das ist eine Räuspertaste. Das habe ich in den letzten Wochen öfters nicht gemacht. Da bin ich gerügt worden. Also wenn ich jetzt hier auf die Taste drücke, dann huste ich mal kurz, dann hört ihr das nicht. So, wir machen weiter mit unserem Thema Verbrechen und ich bin verbunden mit Dirk. Dirk ist 42. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen, Domian. Hallo Dirk, bist du ein Opfer von Verbrechen oder hast du ein Verbrechen begangen? Nein, ich bin Täter. Du bist allerdings, Täter. Allerdings ist es kein Verbrechen, sondern das ist ein Vergehen. Was hast du getan? Ich bin schuldig des Betruges, der Geldwäsche, der gefährlichen Körperverletzung, der Beleidigung, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Okay, das ist ja auch schon eine ganze Menge. Was genau steckt dahinter? Was hast du gemacht? Dahinter steckt die Vermietung von Ferienhäusern, die es nicht gibt. Dahinter steckt der Verkauf von Fußballkarten für die WM 2006. Die es auch nicht gab? Die es auch nicht gab. Also die Karten? Genau, richtig. Mhm. Dahinter steckt der Verkauf von irgendwelchen Handys über eBay, die es auch nicht gegeben hat. Wie hoch ist das der Ungefähr 250.000 Euro. Das geht so weit, dass ich mich in Berlin als Rechtsanwalt ausgegeben habe und Powerseller bei eBay abgemahnt habe und die entsprechenden Kosten in Rechnung gestellt habe mit einer Quote von knapp 100%. Also es war immer über Telefax an die Gerichte ein Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt worden. Das ist immer durchgegangen. Es waren natürlich fingierte Mandanten, war so ein virtuelles Büro, also ein mitten im Berliner Zentrum. Ein professioneller Betrüger. Das kann man sagen. Hast du jetzt gerade alles erklärt, was du am Anfang aufgelistet hast? Ein paar Sachen habe ich natürlich für mich behalten. Welche Sachen sind das? Wir machen ja hier keine Sendung, wie werde ich Profibetrüger. Okay. Wie bist du aufgeflogen? Ja, es gab Anzeigen, dann gab es einen Haftbefehl und ich war zu schnell auf der Autobahn in Estland unterwegs und bin dann kontrolliert worden. In Estland? In Estland, ja, richtig. Und da hat man dich gepackt? Da hat man mich gepackt. Bist dann aber vor ein deutsches Gericht gekommen? Ich bin vor das deutsche Gericht gekommen, das war am 5. Juni 2009. Mhm. Ich war dann 72 Tage in Auslieferungshaft in Tallinn, die Hauptstadt von Estland, ja. Und bin dann nach Heidenheim gekommen. Und da musste man erstmal gucken, geht das zum Landgericht oder geht es zum Amtsgericht. Es ist dann zum Landgericht gegangen und da ist ein sehr heftiges Urteil rausgekommen. Nämlich? Kann man, glaube ich, sagen. 4 Jahre, 4 Monate plus die Unterbringung in der forensischen Psychiatrie. Und plus die Unterbringung in der forensischen Psychiatrie. Ganz genau. Bist du heute auf freiem Fuß? Ich bin seit weniger als 2 Wochen auf Bewährung draußen. Ach, das heißt, du allerdings habe ich diese Strafe, diese 4 Jahre, 4 Monate, habe ich komplett abgesessen. Ich habe jetzt noch 4 Monate auf Bewährung aus anderen Straftaten von 2005. Und dieses Urteil vom Landgericht Ellwang wird wieder aufgenommen, weil dieses psychiatrische Gutachten eine Fehldiagnose ist. Mhm. Und das führte dann zu einer Wiederaufnahme. Das habe ich alles selber beantragt und selber durchgeboxt. Also du hast gar keinen Anwalt gehabt? Ich habe in dem Moment keinen Anwalt gehabt. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Mal versucht, diesen Antrag zu stellen. Und die haben es natürlich immer abgeblockt. Gerade in der forensischen Psychiatrie, die hätten mich dann zum Amtsgericht fahren müssen. Das muss bei einem Rechtspfleger aufgenommen werden, so ein Antrag. Da hatten die natürlich gar kein Interesse dran. Mhm. In Schwäbisch Hall im geschlossenen Vollzug wurde es auch nicht gemacht. Und letzten Endes war es dann irgendwann in der Sozialtherapie in Offenburg, wo ich diesen Antrag gestellt habe. Hast du juristische Vorkenntnisse von früher? Das habe ich mir alles angeeignet. Du hast nicht Jura studiert? Nein. Das ist alles autodidaktisch? Autodidaktisch, wobei ich bin Akademiestudent im 3. Semester an der Fernuniversität Hagen, mhm, und habe jetzt auch 5 Jahre Führungsaufsicht, weil ich ja dieses Urteil von Ellwang komplett abgesessen habe, mit der Auflage, Abitur zu machen und das Jurastudium zu beenden. Mhm. Und mittlerweile ist es so, wenn ich einen Antrag bei Gericht stelle, kriege ich gar keinen Anwalt mehr beigeordnet, weil direkt gesagt wird, der Mann hat so viel juristische Kenntnisse, das heißt, der kann sich selber verteidigen. Irgendwann bist du Anwalt und kannst andere Straftäter verteidigen. Das ist richtig, das ist mein Ziel. Nochmal eine Frage zu der Forensik. Ja. Musstest du dort hinein aufgrund des Fehlgutachtens des Psychiaters? Ja. Ah. Mhm. Also der Gutachter hat eine Diagnose gestellt, eine bipolare affektive Störung. Ja. Das ist dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt. Das hat er bei mir feststellen wollen. Das ist aber nicht richtig, sondern ich habe eine kombinierte Persönlichkeitsstörung aus dissozialen, histrionischen und narzisstischen Anteilen. Und jetzt gibt es, wie gesagt, ein neues Gutachten aus Ravensburg und da ist dann festgestellt worden, ich habe eine Betrügerpersönlichkeit nach Müller. Nach Müller? Was immer das heißt. Ist denn diese Betrügerpersönlichkeit nach Müller vor diesen Dingen, die du uns gerade erzählt hast, auch schon zutage getreten? Also man kann nicht sagen, dass diese Betrügerpersönlichkeit erst 2012 da war. Diese Betrügerpersönlichkeit muss also schon während der Pubertät aufgetreten sein. Ja, die war schon früher, du hast ja das angefangen mit 2006 und so weiter. Genau, also angefangen habe ich 1997. Mit was hast du angefangen? Ich habe angefangen bei Otto, Quelle und Neckermann zu bestellen und hatte die Frechheit bei American Express eine Kreditkarte auf den Namen Hans Bergmann zu bestellen. Das ist ein Zahnarzt. Und war so frech, dem seine Bankverbindung zu nehmen. Du bist aber damals nie dafür belangt worden. Doch, natürlich. Doch. Das heißt, wie oft bist du belangt worden in deinem Leben schon? Also Eintragungen im BZR sind es über 20. DZR heißt? Bundeszentralregister, also im Führungszeugnis. Ja, okay. Wobei da sind natürlich auch einige Gesamtstrafenbildungen, was man jetzt abziehen muss. So, nun kommst du uns rüber als ein sehr, sehr sprachgewandter, intelligenter Mann. Ja. Was denkt dieser sprachgewandte, intelligente Mann unter dem moralischen Gesichtspunkt über sein Leben und seine Taten? Wie bewertest du all das, was du verschuldet hast? Also moralisch kann ich das in keinster Weise gutheißen. Ich kann da an einzelne Opfer meiner Betrügereien denken. Da gab es einen Versicherungsmakler, der sich an diesen Rechtsanwalt gewandt hat und der hat wahrscheinlich seine komplette berufliche Existenz verloren und seine Wohnung. Nun bleibt dir ja auch fast gar nichts anderes übrig, als zum Beispiel in einem solchen Gespräch oder vor Gericht das so zu sagen. Meinst du das auch wirklich ernst? Das meine ich ganz ernst. Warum hast du nicht früher, du hast dich ja selbst beobachtet, du bist ja mittlerweile schon 42 Jahre alt, warum hast du nicht früher selbst die Notbremse gezogen? Du wusstest doch, was du tust. Natürlich wusste ich, was ich tat. Deshalb passt das ja auch mit der Forensik überhaupt nicht zusammen, weil das ja ein geplantes Vorgehen ist. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich selber sehr oft betrogen oder belogen worden bin und das quasi eine Racheaktion ist. Aber das ist ja ziemlich niedrig und relativ primitiv. Das ist vollkommen richtig, ja. Da muss ich dir zustimmen. Das ist die einzige Erklärung, die ich dir geben kann. Woher bist du sicher? Vielleicht mir tot. Woher bist du sicher, dass du jetzt vom Saulus zum Paulus geworden bist? Ich bin seit 2009 Rentner. Ich bekomme also eine Erwerbsunfähigkeitsrente und ich habe ein konkretes Ziel. Und in diesen 6 Jahren Haft ist immer gesagt worden, sie werden dieses Ziel nie erreichen. Also es hat angefangen damit, dass sie den 63er nicht wegkriegen, dass sie also in der Forensik bleiben. Das habe ich geschafft, das ist erledigt. Es ist gesagt worden, ich krieg's Wiederaufnahmeverfahren nicht durch, habe ich auch durchgekriegt. Es ist gesagt worden, ich schaff's Abitur nicht. Gut, Abitur bin ich noch dran, aber ich habe eine Fachhochschulreife hingelegt mit einem Notendurchschnitt von 2,7. Also ich habe alles das geschafft, was mir immer gesagt worden ist, das schaffen sie nicht. Das ist ja ein guter Weg. Das ist ein Trick. Das finde ich sehr sympathisch. Das habe ich auch oft in meinem Leben so gemacht. Das heißt, man setzt sich ein Ziel, von dem andere glauben, dass man das gar nicht schafft. Ganz genau. Und du glaubst, das ist jetzt der Weg für dich, auf eine moralisch saubere Ebene zu kommen? Das muss der Weg sein, weil einen anderen Weg gibt es nicht. Wieso bist du eigentlich Rentner? Aufgrund dieser Persönlichkeitsstörung. Die ist so schwerwiegend, dass man mir eine Rente zahlt. Wie hoch ist die Rente, wenn ich fragen darf? Der Rentenbescheid kam heute, 718 Euro. Ist doch nicht schlecht. Bitte? Ist ja nicht schlecht, dass du auch noch so viel Rente bekommst, obwohl du dem Gemeinwesen und dem Menschen so viel geschadet hast. Ja, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Nein, natürlich nicht, aber man denkt da profan, im ersten Moment denkt man so. Du hast natürlich juristisch recht und gesetzlich hast du natürlich recht, aber man denkt im ersten Moment so. So, wie soll's weitergehen, Dirk? Dein Ziel ist, das Studium zu beenden? Mein Ziel ist jetzt erstmal 2017 ein vernünftiges Abitur hinzulegen. Dann werde ich mich wieder in Hagen immatrikulieren, an der Fernuniversität. Dadurch spare ich mir den Numerus Clausus, weil den gibt's für Jura nicht. Dann werde ich mich durch die durch das Gesetzbuch durchschmettern, werde den Bachelor schreiben, werde den Master schreiben. Wenn man dann werde ich ja? Bitte? Ja, bitte. Dann werde ich zusehen, dass ich das erste und zweite Staatsexamen kriege. Und dann sollte am Ende die Anwaltszulassung stehen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, der hat so viele Vorstrafen, kann der überhaupt Anwalt werden? Genau, das wollte ich gerade fragen. Ist das überhaupt möglich, wenn man so? Das habe ich mir gedacht, dass die Frage kommt. Und ich habe es natürlich abgeklopft mit diversen Rechtsanwälten. Es ist gar kein Problem. Und zwar ist es deshalb kein Problem, bis ich Anwalt bin, ist mein BZR sauber. Hast du dich denn bei den Menschen, denen du sehr geschadet hast oder denen du die Existenz genommen hast oder das Leben existenziell zerstört hast, wie du es gerade gesagt hast, hast du dich zumindest mal entschuldigt bei den Leuten? Nein, ich habe also so einen Brief angefertigt im Rahmen von meinem Forensikaufenthalt und die Psychologin hat gesagt, sie sind noch nicht so weit, diese Briefe abzuschicken. Hat die Psychologin recht? Hat die Psychologin, was soll ich dazu sagen? Ja. Hat sie recht? Sie hat die ganze Zeit nicht recht gehabt und wir reden jetzt von 2011 und ich könnte mich natürlich heute bei diesen Leuten entschuldigen. Mach's doch. Das bringt aber nicht viel. Erstens mal werden die Sendung nicht hören, davon gehe ich mal aus. Nein, nicht hier, sondern das musst du zwischen per Brief machen. Ja, da müsste ich erstmal ermitteln, wo die leben. Und da gibt es ja eine Zeugenliste, aber ich glaube nicht, dass die Adressen da aktuell sind. Ich glaube auch nicht, dass jemand Wert darauf legt, wenn er 1.500 Euro bezahlt und dann vom Schwarzwald an die Nordsee fährt, um da ein Ferienhaus sich anzugucken, dass der jetzt nach 10 Jahren eine Entschuldigung hören möchte. Diese kleinen Sachen ja. Mit Sicherheit nicht, nein. Aber es gibt ja auch größere Sachen. Aber okay, du hältst nicht viel vom Psychologen, höre ich daraus? Das ist richtig. Ja. Ich halte nicht viel von Psychologen, weil diese Therapie, die da gemacht worden ist in der Forensik, weder mir was gebracht hat, noch anderen Patienten was gebracht hat. Die durchschnittliche Verweildauer ist da bei knapp 10 Jahren. Da gibt's jemanden, der ist seit 28 Jahren in der Forensik eingesperrt. Der wird wahrscheinlich nie mehr rauskommen. Gestattest du mir zum Schluss noch eine ganz private Frage? Bitte. Die gar nichts mit diesen Dingen zu tun hat. Hast du in deinem Leben schon einmal geliebt? Das habe ich, ja. Und ich habe auch jetzt eine Partnerin. Das hört sich gut an. Dann danke ich dir, Dirk, dass du uns offen von dir erzählt hast. Und gerne, Domian. Ich wünsche dir für alles, was du jetzt planst, das Beste. Und ich hoffe, dass das alles so gestimmt hat, was du mir gesagt hast. Aber natürlich. Ich würde es nicht wagen, dich anzulügen. Dann würde ich ja in die alte Spur ja, zurückkommen. Natürlich. Nein, also ich kann das auch gerne alles belegen. Das ist kein Problem. Und alles Gute mit deiner Freundin, mit deiner Liebe. Viel Glück. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören, Dirk. Tschüss. Domian. 0800 220 50 50. Karin ist hier und die Karin ist 73. Guten Morgen, Karin. Guten Morgen, Domian. Hallo, Karin. Ja, du hast dich auch zum Thema Verbrechen gemeldet. Warum? Wir haben schon mal vor Jahren miteinander gesprochen. Meine Tochter ist vor 23 Jahren ermordet worden. Und trotz der ganzen Zeit, die dazwischen liegt, inzwischen ist mein Mann gestorben, jetzt bin ich alleine, werde ich damit einfach nicht fertig. Ich habe nach wie vor gesundheitliche Schäden. Mhm. Ich kann nicht schlafen, nur mit Schlaftabletten. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wir haben unser Geschäft praktisch verloren durch diese Geschichte. Ich war lange nicht in der Lage, überhaupt zu arbeiten, mein Mann auch nicht. Würdest du uns netterweise diese Geschichte nochmal grob erzählen, was damals passiert ist? Ja, meine Tochter hat auf Föhr einen jungen Mann kennengelernt. Und der ist auch bei uns zu Hause gewesen. Er passte so nicht in ihr Freundschaftsschema. Sie war damals Dressur- und Springreiterin, hatte 4 Pferde, war also am Gymnasium in Attendorn und hatte einen großen Bekanntenkreis. Und dieser junge Mann war sehr cool, als er hier bei uns war und war irgendwie eine ganz andere Liga. Mhm. Aber sie hatte sich wohl in ihn verliebt und als sie 18 war, hat sie von uns ein Auto bekommen und da hat sie ihn in Wuppertal besucht. Und an dem Tag, als es wohl passierte, hatte sie uns angeschwindelt, weil die Schule hatte eine Feier und sie wollte da, hatte gesagt, sie fährt nach Attendorn, ist aber da nicht hingefahren. Als sie dann am nächsten Tag nicht zu Hause war, Da habe ich alle Freundinnen angerufen. Sie war also nicht in Attendorn gewesen. Dann habe ich sehr schnell den Schluss gezogen, dass sie wohl in Wuppertal gewesen ist. Mhm. Habe die Mutter angerufen. Aber es ist die Mutter von ihm? Ja, und das Witzige war noch, oder das Komische war noch, an dem Abend, als sie weggefahren ist, da rief er um 6 Uhr an und fragte, ist Janine zu Hause? Und ich sagte, nein, die ist nach Attendorn. Und das kam mir am nächsten Tag dann etwas seltsam vor, und warum er angerufen hatte. Und dann deshalb habe ich die Verbindung sofort nach Wuppertal hergestellt. Die Mutter ist dann in die Wohnung gefahren, die Eltern lebten getrennt, hat festgestellt, er ist auch nicht da, sein Freund war nicht da, die Freundin von dem Freund nicht, also 4 junge Leute waren mit dem Auto meiner Tochter unterwegs. Mhm. Und die Mutter versuchte mich immer zu beruhigen und sagte, ach, die kommen Sonntag wieder. Und wie lange war deine Tochter denn dann nicht auffindbar? Sie ist mittwochs gefahren und Donnerstag hat man sie schon gefunden. Wo hat man sie gefunden? In Hahn am Hühnerbach. Eine Spaziergängerin, die morgens mit ihrem Hund spazieren ging, hat sie gefunden. Draußen im Wald, auf einer Wiese? Im Wald, im Bach, im Hühnerbach. Das ist so ein Naherholungsgebiet gewesen. Wie weit ist das entfernt von Wuppertal? Hahn, das ist vielleicht 20 Minuten. Ach so, ja. Und was hatte man mit ihr gemacht? Ja, sie waren da also spazieren gegangen. Man hatte ihr wohl gesagt, sie wollten eine Freundin besuchen. Und unterwegs hatte man sie gebeten anzuhalten. Sie hätten was vergraben, was immer das auch gewesen sein sollte. Und ich fand meine Tochter wohl sehr naiv, dass sie darauf überhaupt reingefallen ist. Wer hat das gesagt, der ist was vergraben? Ihr Freund. Ihr Freund. Und dann aber da waren noch andere Leute mit im Auto? Nur diese beiden jungen Männer und meine Tochter. Die beiden jungen Männer und die Tochter. Mhm. Und dann sind die ausgestiegen aus dem Auto. Ja. So hat man das rekonstruiert hinterher. Ja, und sind um diesen Hühnerbach gegangen. Was ist dann da konkret passiert? Man hat sie von hinten bewusstlos geschlagen. Wer? Der Freund von dem Täter. Ja. Und dann? Mit einem dicken Ast. Und dann hat man ihr ein schon präpariertes T-Shirt um den Hals gelegt und hat sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Wer hat das gemacht? Beide zusammen. Und dann? Sie haben dann gesagt, hinterher bei der Verhandlung, sie hätten Schmerzen gehabt bis an die Ellbogen. So fest müssen sie wohl dazu gezogen haben. Und dann haben sie das Mädel in den Bach geworfen? In den Bach, ja, mit dem Gesicht in den 5 cm dieses Wasser gelegt und dabei ist sie ertrunken. Da war sie 16, 17 Jahre alt? 18. 18 Jahre alt. War gerade 18 geworden. Das ist ja ein wirklich ungeheures Verbrechen. Ja. In dem Gericht lag wahrscheinlich ganz groß die Frage in dem Raum, warum haben diese jungen Männer das gemacht? Ja. Das ist letztendlich nicht geklärt worden. Es ist irgendwann mal gesagt worden, sie hätten vorher eine Sendung im Fernsehen gesehen, hätten sich darüber unterhalten und hätten wohl gefragt, wie das wohl wäre, wie das ist, wenn man einen Menschen umbringt. Und auf der Flucht, sie sind dann mit dem Zug erst mit dem Auto bis Wuppertal und dann sind sie mit dem Zug nach Holland und Belgien geflohen, haben dort noch mehrere Verbrechen begangen. Und bei dem einen Überfall auf einen alten Mann hat man sie gefasst. Da hatten sie die Berichte der Bild-Zeitung in dem Rucksack. Aber sie haben nicht noch einen Menschen umgebracht? Fast. Fast. Waren diese jungen Männer vorher auch schon straffällig gewesen? Nein. Die waren ungefähr im Alter deiner Tochter? Die waren 17 und 18 Jahre alt. Zu was sind die jungen Männer damals verurteilt worden? 8 und 10 Jahre alt. Und sind nach 6 und 8 Jahren freigekommen. Das heißt, die leben jetzt ein normales Leben? Ja. Und sie haben dir deine Tochter genommen? Ja. Der eine hat seinen Namen gewechselt, ist verheiratet und hat selber eine kleine Tochter. Und von dem anderen weiß ich nichts. Haben die Täter haben also aber gestanden, dass sie es gemacht haben, ja? Einer hat gestanden und deshalb konnte der andere auch verurteilt werden. Haben diese Täter irgendwann versucht, mit dir in Kontakt zu treten, mit nein, euch? Nein, nein. Hättest du das überhaupt zugelassen? Nein. Das ist wirklich ungeheuerlich, weil man so fassungslos davor steht, dass junge Menschen nur aus der Erfahrung morden zu wollen, wirklich morden, um das Gefühl zu erleben. Ja, und sie haben unser ganzes Leben zerstört. Ja, sie haben euer ganzes Leben zerstört. Das stimmt. Die ganze Familie. Ist denn sicher, dass deine Tochter, als man sie dann in diesen Bach gelegt hat, dass sie dann schon tot war? Nein, sie hat noch gelebt. Woher weiß man das? Durch die Gerichtsmedizin. Das kann man alles im Nachhinein konstruieren, rekonstruieren. Ja, kam auch bei der Gerichtsverhandlung raus. Karin, ich muss mal eben was ganz anderes fragen. Ich höre immer so ein Schnarchen. Was ist das? Das ist mein Dackel. Ach, ist der Dackel. Also. Das ist mein Dackel. Du hast gerade gesagt, dass der eine Täter jetzt auch ein Kind hat, eine Tochter. Eine Tochter, ja. Wie empfindest du das? Ganz fürchterlich. Ich denke immer, wie will er das seiner Tochter irgendwann beibringen? Wie will er ihr das erklären? Wenn, das kann man keine Ich kann Menschen. Da überhaupt niemanden, ich kann das auch nicht verstehen, dass die Frau ihn geheiratet hat. Also, wenn die Frau weiß, was los ist, nun, ja. Vielleicht hat er es ja verschwiegen. Woher weißt du überhaupt, dass er eine Tochter hat? Ja, woher weiß ich das? Ich stelle Recherchen an und ich habe eine Gedenkanzeige aufgegeben im Online-Friedhof. Und dann wird auch viel aus Wuppertal wird auch da viel reingeschrieben. Ach so, da hast du die Informationen von anderen Usern. Ja, aber auch von der ich habe ja eine hohe Geldforderung gegen beide, weil wir ja einen unglaublichen Verdienstausfall hatten. Unser Geschäft ist ja dabei fast über die Wupper gegangen. Und da sind sie auch zu hohen Geldstrafen noch verurteilt worden, die natürlich nie bezahlt werden. Wie hoch ist die Geldforderung? 75.000 D-Mark jeder. Hat man überhaupt was gezahlt? Ja, einer zahlt 48 Euro im Monat, damit er keine eidesstattliche Versicherung abgeben muss. Und der andere zahlt nichts. Der muss alle 3 Jahre diese Versicherung wieder abgeben. Du sagst, es hat letztendlich euer Leben und eure Familie, eure Existenz zerstört. Ja. Kannst du das nur etwas genauer noch erklären? Man kann es sich natürlich vorstellen, emotional, aber vielleicht beschreibst du es nochmal. Ja, wir hatten ein Büro für Verdienstausfallschäden und durch diese Geschichte habe ich ja fast ein Jahr gar nicht arbeiten können. Ich war auch in der Hypnoseklinik und an der Nordsee wochenlang und dann noch lange in Behandlung. Und dann haben sich einige Kunden so zurückgezogen, weil wir nicht mehr prompt unsere Gutachten geliefert hatten, haben wir wieder Kunden verloren. Und diese Prozesse haben natürlich auch wahnsinnig viel Geld gekostet. Und zudem natürlich auch Kraft und Energie. Ja. Wie hat sich dieses Unglück auf eure Beziehung, auf die Beziehung zu deinem Mann, auf die Ehe ausgewirkt? Da hat sie sich nicht drauf ausgewirkt. Mein Mann und ich waren 40 Jahre sehr glücklich verheiratet. War sie euer einziges Kind? Ja, ich hatte die Söhne meines Mannes adoptiert. Nach Janins Tod. Die Frau meines Mannes war bei der Geburt des zweiten Sohnes gestorben. Mhm. Und ich habe die Kinder dann gehabt, als sie 4 und 8 Jahre alt waren. Und dann bekamen wir Janine. Es ist dein Mann verstorben, hast du gerade gesagt. Ja, vor 3 Jahren. Ich vermute mal, dass dein Mann im großen Unglück verstorben ist. Ja. Weil man das nicht verwinden kann, sowas. Nein, das hat er nie verwunden. Kannst du nach 23 Jahren noch weinen, wenn du daran denkst? Ja, ich fahre morgen zum Kreuz. Zum Kreuz? Das ist in Hahn aufgestellt worden. An der Stelle, wo sie ermordet wurde? Ja. Das steht immer noch da? Das steht noch da. Fährst du da oft hin? Als mein Mann noch lebte, bin ich nicht hingefahren. Mein Mann war sehr krank hinterher, der war auch an der Dialyse. Und es hat ihn immer furchtbar aufgeregt. Und es hat ihn sehr mitgenommen, wenn wir da waren. Sodass ich in der Zeit nicht mit ihm hingefahren bin. Und ich fahre heute oder morgen nach 5 Jahren das erste Mal wieder hin. Fährst du alleine hin? Ich fahre morgen alleine hin, ja. Hast du Angst? Ja. Das habe ich wohl. Ist diese Stelle, hat die eine größere Bedeutung als der Friedhof für dich? Nein. Aber ich versuche immer, das zu begreifen, wenn ich an dem Kreuz bin. Ich versuche immer, das zu begreifen. Und vor allen Dingen, was mich nie loslässt, das ist die Frage, was hat sie noch zuletzt mitgekriegt? Hat sie an uns gedacht? Was hat sie noch mitgekriegt? Was wünschst du, was sie noch mitgekriegt haben könnte, sollte? Was wünschst du? Ich wünsche mir, dass sie sehr schnell bewusstlos war und gar nicht viel mitgekriegt hat. Ja, das würde ich ja auch wünschen. So denn der eine Täter hat ihr noch ins Gesicht getreten. Also sie hatte noch eine Verletzung an der Lippe. Also es war grausam. Man kann ja hoffen, dass durch den Schlag auf den Hinterkopf sie schon bewusstlos war. Das war sie nicht. Das war sie nicht. Nein, war nur benommen und wollte wieder aufstehen. Und das lässt einen nicht los, ne? Ganzen Jahre nicht. Das lässt einen nicht los und ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt irgendeine Therapie gibt, eine psychoanalytische Herangehensweise, damit Frieden zu finden. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich Frieden finden würde, wenn mir Nein, sowas passiert wäre. Nein, findet man nicht. Aber man muss irgendwie weiterleben. Ja, man muss. Da ist schlecht das Recht. Als es passierte, waren unsere Kinder, also die Jungs, noch in dem Alter, dass sie uns noch gebraucht haben. Sie waren in der Ausbildung und im Studium. Und ich weiß nicht, wenn es anders gewesen wäre, was dann passiert wäre. Karin, ich danke dir sehr, dass du nochmal das Vertrauen in uns hattest, deine Geschichte zu erzählen. Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch immer wieder aufrührt. Und wenn man die Fragen gestellt bekommt, dass es immer wieder nochmal weh tut, wenn man es ausspricht. Es ist auch ganz schlimm, wenn irgendwelche Kinder vermisst sind. Ich erlebe das immer mit. Und ich habe auch im Bekanntenkreis durch dieses Tat Verbindung mit anderen Eltern, die dasselbe Schicksal haben und die kommen auch nicht zur Ruhe damit. Darf ich dir dennoch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ja, gerne. Ja, das mache ich auch sehr gerne. Vielleicht könnt ihr auch noch mal ein bisschen beraten, wie du morgen vorgehen sollst, wenn du dahin fährst. Das wäre vielleicht ratsam. Ja, das finde ich auch sehr gut. Liebe Karin, danke für deinen Anruf. Ich danke dir fürs Gespräch, Domian. Ich wünsche dir weiterhin Kraft und Zuversicht, wenn das auch sehr schwer ist. Ich sage es nicht als Floskel, sondern ich meine es sehr ernst. Ich glaub's dir. Und du legst bitte auf und der Jürgen ruft dich jetzt zurück. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Karin. Auf Wiederhören. Hier ist der Markus und der ist 36. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Markus. Ja, es geht darum, ich bin Täter und musste 2 Jahre absitzen im Gefängnis. Allerdings nicht als Ersttäter, weil ich die Kirche betrogen habe. Du hast die Kirche betrogen? Ja. Was hast du gemacht? Ich bin damals aus der Haft gekommen. Ich hatte 13 Monate zu sitzen. Warum? Auch wegen Betrugsdelikten damals. Aber nicht die Kirche? Nein, nein, nein, das war noch davor. Wen hast du da betrogen? Das waren verschiedene Dinge. Da waren Rechnungen nicht bezahlt und ich habe ein Hotel besucht damals mit meiner damaligen Lebensgefährtin, habe da die Rechnung nicht bezahlt. Das kam also alles irgendwie so zusammen. Das war eine Gesamtstrafenbildung. Und alles zusammen kam ich da mit 13 Monaten hin. Auf Bewährung? Nö, die war nicht auf Bewährung. Die wurde dann vollstreckt, die Strafe. Die gesamte Strafe? Genau, die Gesamtstrafe, ja. Und das Ganze war auch sehr tragisch. Meine damalige Lebensgefährtin, die mich dann auch über diese 13 Monate begleitet hat, war hochschwanger, wusste von nichts, wurde überrascht zu Hause. Und als die Polizei kam und mich festgenommen hat, weil ich mich nicht gestellt hatte, und hat auch dann in dem Moment erst erfahren, dass ich in Haft muss. Alles schlimm. Nun warst du ein gebranntes Kind und du warst sogar im Gefängnis. Und dann hast du trotzdem wieder was angestellt? Mit der Kirche? Ja, ich habe nach der Haft die Möglichkeit gehabt, also relativ zeitnah, 10 Tage nach der Entlassung, konnte ich einer Arbeit nachgehen als Hausmeister und habe diese auch angenommen und wahrgenommen. Das Ganze wurde auch so ein bisschen familiär eingestielt, also es kam so ein bisschen aus der Familie auch, dass ich da rein konnte. Hausmeister bei was? Bei der Kirche. Ach, bei der Kirche. Genau. Ah, ja. Okay, da sind wir jetzt bei der Kirche, okay. Genau, ja, ich mache jetzt einen Sprung. Ja, ist okay. Ja, dann habe ich da halt meinen Job bekommen, habe da angefangen zu arbeiten und nach relativ kurzer Zeit. Es war damals der September. Richtung, ich glaube, Dezember, Januar hin hatten wir einen sehr harten Winter. Mhm. Also relativ früh, ziemlich viel Schnee, sehr hohen Schnee zu der Zeit. 2009 war das. Und ich kam irgendwie auf die Idee, ja, mein Auto reicht nicht mehr. Ich muss ein paar Kilometer fahren bis zur Arbeit. Ich musste früh morgens da sein, weil ich auch Wege sauber machen musste etc. Irgendwann habe ich dann durch Zufall im Internet gesehen, auch da gibt's eine Autovermietung und die vermieten SUVs. Mhm. Also Geländewagen. Also große, fette genau, Autos, ja. Genau. So, da ich ja sowieso so ein bisschen ein verwöhntes Einzelkind bin, ich nenne es mal so, und auch ein bisschen so auf diesem Luxusstand, habe ich gesagt, ja, kann man ja mal machen, ist jetzt auch nicht wahnsinnig teuer, mache ich jetzt mal. Mhm. Ja, und dann habe ich das gemacht, angemietet. Allerdings wollten die mich als Person nicht haben, sondern wollten halt eine Firma. Da hast du die Kirche angegeben. Genau, da habe ich dann die Kirche angegeben. Evangelisch oder katholisch? Katholisch war das. Ja. Die sind ja, solvent, sage ich. Also die haben ja Geld, ne? So ungefähr. Okay, ein anderes Thema. Ja, da prüfen die Firmen halt nicht, also diese Verleihfirmen halt nicht so sehr und sagen, Kirche, die zahlen. Ja, das ging dann auch relativ lange gut, über 4 Monate. Mhm. Ich habe auch Rechnungen bezahlt zwischendurch, bis es dann irgendwann bei mir gar nicht mehr ging, weil ich durch meine Tochter ja natürlich auch unterhaltspflichtig wurde etc. Ja. Was hast du denn letztendlich gemacht? Im Endeffekt habe ich den Namen der Kirche benutzt, um mich finanziell zu bereichern, nennen wir es mal. Wir reden über welche Summe? Ich glaube, der ganze Schaden, also da kam noch was dazu bei der ganzen Anklage, weswegen ich 2 Jahre bekommen habe, der lag ungefähr bei 12.000 Euro. Und es drehte sich hauptsächlich um das Leihen dieser SUV-Autos? Genau, also das war der ausschlaggebende Punkt. Im Endeffekt, wo ich dann den Job verloren habe, das Ganze ist aufgeflogen in meinem Urlaub, da ist irgendwann ein Vertreter dieser Leihwagenfirma zur Kirche gefahren und gefragt, so, warum zahlt ihr eigentlich nicht? Markus, ich denke gerade, wie doof muss man sein, dass man in sowas reingerät? Ja, das haben mich auch sehr viele Mithäftlinge damals gefragt, wie man so dumm sein kann. Mann, du hattest schon was hinter dir und wusstest, was es bedeutet, im Knast zu sitzen. Du kriegst eine Chance zu arbeiten, was immer toll ist, wenn man aus dem Knast kommt und kann arbeiten. Und dann baust du so einen Bockmist. Richtig, ja. Und musst dann nochmal 2 Jahre in den Knast. Ja. Meine Intention war damals ja nicht, das zu machen, weil ich mich bereichern wollte. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich wollte einfach nur meinen Job gut machen. Ja gut, du warst nicht 14 Jahre alt, du warst ein erwachsener Mann, konntest ja überblicken, was das für ein... Wie lange bist du jetzt wieder draußen? Ich bin jetzt seit Ende Februar wieder draußen. Ah ja. Und musste tatsächlich bei Null anfangen, also mit nichts. Ich habe einen sehr guten Freund, bei dem ich dann unterkommen konnte die erste Zeit und habe es dann auch relativ, wie ich finde, für die Verhältnisse schnell geschafft, eine eigene Wohnung zu bekommen. Ja, was immer wichtig ist. Arbeitest du denn auch schon wieder? Ich arbeite auch wieder, ja. Und was machst du? Ich bin inzwischen, es ist eher lustig fast, aber ich bin jetzt selbstständig, ja. Als was? Als Haustechniker. Als Haustechniker. Ja. Also ich bin gelernter Elektriker. Jetzt hast du zweimal so blödsinniges Zeug gemacht und hast dir dadurch dein Leben sehr erschwert, sehr, sehr beschattet, sagen wir es so. Ich habe es mir zerstört. Ja, man kann es sogar so sagen. Ja, ich wollte es jetzt ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Ja. Hast du denn jetzt, verdammt nochmal, jetzt gelernt? Ich bin wesentlich vorsichtiger. Ich denke vorher nach, bevor ich etwas mache. Das habe ich damals nicht. Damals habe ich nur daran gedacht, oh, ich habe hier Erfolgsdruck, so nach dem Motto, ich will diesen Job unbedingt halten und gut machen. Und heutzutage denke ich dann schon eher darüber nach, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Denn ich glaube, da war ja vielleicht gar nicht mal so eine negative, verbrecherische Energie am Werk, sondern einfach eine Doofheit, ne? Und eine Unbedachtheit. Du bist der Erste, der es so sagt, weil das Problem ist, ich bin natürlich auch vorbestraft. Ich habe relativ viele Delikte davor gehabt, auch Betrugsdelikte. Irgendwann sieht das Gericht nur noch, der macht das. So, geht nicht mehr anders. Deswegen jetzt 36 Jahre alt, Markus, das muss jetzt definitiv das Alter sein, von dem an du nur in guten Bahnen läufst. Ja, ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Ja. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall. Die Sendung ist vorbei. Danke, dass du uns auch deine Geschichte erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir, Markus. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Technik, unsere Sendung Verbrechen und in der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen sind wir auch wieder da, dann mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und ihr könnt wie immer natürlich morgen auch ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.